100-mal hab ich versucht, dir zu entfliehen. Und jetzt mal hast du mich wieder eingefangen. 100-mal lag ich vor dir schon auf den Knien. Gott sei deinem Tod ist so viel Zeit vergangen. Ein paar Mal schon hab ich geglaubt, die Wunde heilte zu. Du schienst nur noch eine Erinnerung zu sein. Aber mit einem Mal brach alles nur noch umso stärker auf. Und du warst wieder da. Doch ich weiß, ich werde mich von dir befreien. Wenn ich nur erfahren könnte, was dich trieb, als du in der Nacht den Tod im Wasser suchtest und für mich nur noch die Frage übrig blieb, warum du seitdem mein Leben so verfluchtest. Gib mich doch frei, zieh mich nicht auch noch in dein Grab hinab. Versuch's nicht mehr und dräng nicht länger auf mich ein. Ich hab genug gebüßt, an deinem Unglück trifft mich keine Schuld. Lass mich gehen, irgendwann kommt der Tag, da werd ich mich von dir befreien. Ich hab ein neues Heim mit Frau und Kind, es sollte unbelastet sein. Lass mir mein neues Glück, das erst beginnt. Zieh dich zurück aus meinen Fieberträumen. Ich flieh dich an, geh in das Dunkel, wo du hingehörst. Kannst du mir denn mein Überleben nicht verzeihen? Aber ich schwöre dir, ich komme eines Tages los von dir. Hörst du mich irgendwann nicht mehr lang, dann brech ich deinen Bann.